Forschung und Lehre. Ist Migräne eine Modekrankheit? Über die Kopfschmerzforschung an der Universität Kiel berichtet Ihnen Professor Dr. Dieter Seuker. Der Kopfschmerz gehört zu den häufigsten Beschwerden, mit denen sich der Arzt und insbesondere der Neurologe in seiner täglichen Praxis zu beschäftigen hat. Verständlicherweise gibt es keine genauen statistischen Daten darüber, wie viele Menschen an Kopfschmerz leiden, denn nicht jeder von ihnen sucht deswegen einen Arzt auf. Aber es gibt doch recht zuverlässige Schätzungen und danach dürfte bei jedem 8. bis 9. Menschen eine behandlungsbedürftige Kopfschmerzneigung vorliegen. Hält nun diese Kopfschmerzneigung länger an, so entwickelt sich gar nicht so selten die Befürchtung, es könne eine ernste und schwerwiegende Erkrankung im Kopf vorliegen. Derartiges gibt es zwar. Glücklicherweise ist eine solche schwerwiegende organische Ursache aber keineswegs die Regel. Eine merkwürdige Laune der Natur hat nämlich dafür gesorgt, dass der Mensch zwar mit seinem Gehirn denken und fühlen und damit auch Schmerz wahrnehmen kann, dass andererseits aber sein Gehirn selbst völlig schmerzunempfindlich ist. Und deswegen verlaufen die meisten Erkrankungen des Gehirns ohne Schmerzen. Von besonderem Interesse und übrigens auch von einer ganz erheblichen praktischen Bedeutung ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Migräne als einer Sonderform des anfallsweise auftretenden Kopfschmerzes. Denn erstens einmal sind von der Migräne etwa 5 bis 6% der Bevölkerung betroffen. Das sind in der Bundesrepublik immerhin etwa 3 Millionen Menschen. Zweitens handelt es sich um ein Leiden, das den Betroffenen oft über viele Jahre hinweg begleitet und nicht selten auch schwer beeinträchtigt. Und drittens ergibt sich bei der Migräne nun eben doch eine Beziehung zum Gehirn. Zwar nicht in dem Sinne, dass das Gehirn selbst wehtäte, was wie gesagt gar nicht möglich ist, sondern vielmehr dadurch, dass das Gehirn bei einem schweren Migräneanfall indirekt in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Übrigens ist die Migräne auch von einem erheblichen medizinhistorischen Interesse. Jeder Patient, der an ihr leidet, weiß, dass er häufig Vorurteilen begegnet. Das Leiden wird von seinen Mitmenschen gar nicht recht ernst genommen. Und der Betroffene, nennen wir ihn einmal schlicht Migräniker, wird verdächtigt, sich nur bei passender Gelegenheit aus der Verantwortung oder aus einer schwierigen Situation herausmogeln zu wollen. Aber das ist alles Unsinn. Man kann nämlich in den erhalten gebliebenen Schriften des Altertums nachlesen, dass es schon vor Tausenden von Jahren die Migräne in haargenau der gleichen Form gegeben hat wie heute. Und daraus lässt sich schließen, dass wir es mit einem ganz fest umrissenen und definierten Krankheitsbild zu tun haben, so wie etwa der Herzinfarkt oder die Masern. Jedenfalls ein Krankheitsbild, das unabhängig von irgendwelchen kulturellen und zivilisatorischen Einflüssen vorkommt und keine Modekrankheit darstellt. Die eigentliche Ursache der Migräne ist fatalerweise heute noch wenig erforscht. Man kann feststellen, dass dieses Leiden in Familien gehäuft vorkommt und daraus kann man mit einer gewissen Berechtigung auf Erbfaktoren schließen. Aber man weiß keineswegs genau, wie sich nun solche erbliche Disposition tatsächlich im Körper auswirkt. Dafür hat man gerade in den letzten Jahrzehnten neue Erkenntnisse darüber gewinnen können, was sich denn eigentlich im Migräneanfall selbst abspielt. Und aus solchen Erkenntnissen ergeben sich natürlich auch Ansätze für eine erfolgversprechende Behandlung. Das sind die Themen, mit denen wir uns auch in der Neurologischen Universitätsklinik in Kiel während der letzten Jahre beschäftigt haben. Man kann mit relativ einfachen apparativen Methoden nachweisen, dass die äußeren Blutgefäße des Kopfes, ich meine damit die Gefäße außerhalb des knöchernen Schädels, die unter der Haut liegen, teilweise aber auch die Gefäße innerhalb des Kopfes und damit innerhalb des Gehirns, während des Migräneanfalles in einer ganz bestimmten Weise abnorm reagieren. In Kiel verwenden wir die Rheographie. Das ist ein Verfahren, mit dem sich die Pulsschwankungen der Blutgefäße registrieren lassen. Da sieht man nun, dass es im Migräneanfall zu einer sehr starken Verkrampfung und Engstellung dieser Blutgefäße und nach einiger Zeit dann zu einer völlig entgegengesetzten Reaktion mit einer totalen Erschlaffung und Erweiterung der Gefäße kommt. Was ergeben sich nun daraus für Konsequenzen? Wenn sich die Blutgefäße verkrampfen und engstellen, dann wird damit die Durchblutung des Gewebes gedrosselt. Nicht zuletzt auch im Gehirn. Und dadurch können sich am Beginn des Migräneanfalles bestimmte Funktionsstörungen einstellen. Der eine Patient bemerkt beispielsweise ein starkes Flimmern vor den Augen. Andere Migräniker registrieren eigenartige Kribbelerscheinungen oder auch eine Schwäche in einem Arm oder in einer ganzen Körperseite. Jedenfalls ist die Durchblutung im Gehirn vorübergehend gestört und die Funktionsstörung, die daraus resultiert, lässt sich wiederum mit einer apparativen Methode demonstrieren, mit der Elektroenzephalographie. Das ist eine Ableitung der elektrischen Hirnpotenziale. Auch hierzu haben wir in Kiel Untersuchungen durchgeführt. Stellt sich dann nach einiger Zeit umgekehrt eine völlige Erschlaffung der Blutgefäße ein, so entwickelt sich damit das eigentliche schmerzhafte Stadium des Migräneanfalles. Jeder Herzschlag pumpt nun neues Blut in die erschlafften Gefäße hinein. Dadurch werden die Gefäßwände überdehnt und der Migräniker empfindet gar nicht so selten einen ausgesprochen pochenden und hämmernden und pulsierenden Schmerz. Nun ist diese abnorme Reaktion der Blutgefäße nur ein Teil dessen, was sich im Migräneanfall abspielt. Man kann sich diesem Problem auch von einer ganz anderen Richtung her nähern und dann stellt man fest, dass es im Ablauf eines Migräneanfalles auch zu bestimmten biochemischen Veränderungen im Körper kommt. Und zwischen diesen biochemischen Veränderungen auf der einen Seite und den Gefäßreaktionen auf der anderen Seite besteht ein unmittelbarer Zusammenhang. Da gibt es einige Stoffe, die man zusammenfasst unter der Fachbezeichnung der biogenen Amine und auch einige andere noch, die ganz verschiedenartige Funktionen im Körper zu erfüllen haben und unter anderem auch eine Rolle bei der Schmerzentstehung spielen. Einer dieser Stoffe, das Serotonin, wird in den Blutplättchen gespeichert. Das sind kleine Bestandteile des Blutes, die eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielen. Man hat nun nachweisen können, dass solche Stoffe, insbesondere das Serotonin, am Beginn eines Migräneanfalles vermehrt im Blut auftauchen, offensichtlich aus diesen Blutplättchen oder auch aus anderen Zellen freigesetzt werden, um dann in die Gefäßwände oder auch in das benachbarte Gewebe abzuwandern. Es scheint so zu sein, dass dieser Vorgang überhaupt am Beginn des Migräneanfalles steht, während die von mir zunächst geschilderten Reaktionen an den Blutgefäßen mit den abnormen Verkrampfungen und der Engstellung einerseits und der späteren Erschlaffung und Weitstellung andererseits nur Folgeerscheinungen darstellen. Durch das Eindringen dieser geschilderten Stoffe in die Gefäßwände und in das umgebende Gewebe wird auch ganz wesentlich der eigentliche Schmerzzustand stimuliert. Natürlich fragt man sich, wodurch dieser ganze komplizierte Mechanismus denn nun eigentlich in Gang gesetzt wird. Denn wir haben es ja typischerweise mit einem Migräneanfall zu tun. Und da sollte man erwarten, dass eine besondere Auslösung gegeben sein muss. So wie man den Motor eines Autos ja auch erst mit einem Starter in Gang setzt. Die meisten Migräniker kennen solche Auslöser. Und dabei kann es sich um bestimmte Vorgänge im Körper selber handeln oder um Einflüsse von außen her. Frauen, die an einer Migräne leiden, wissen, dass unter Umständen eine enge Verbindung zur Monatsblutung besteht. Da sind also hormonelle Veränderungen der Auslöser. Oder aber es handelt sich um Wettereinflüsse, um den Genuss von Alkoholika, um eine Erschöpfungssituation nach starkem Stress und manches andere mehr. Bei manchen Migränikern ist es nicht der Alkohol schlechthin, der einen Anfall auslöst, sondern es sind ganz bestimmte alkoholische Getränke, zum Beispiel bestimmte Weinsorten, Rotwein etwa, die die Zündung des Migräneanfalles abgeben. Eine kleine Gruppe von Migränikern macht die Beobachtung, dass der Anfall durch bestimmte Speisen bzw. Nahrungsbestandteile ausgelöst werden kann, während die meisten anderen Speisen völlig anstandslos vertragen werden. Was den Stress angeht, so ist es übrigens bemerkenswert, dass die meisten Migräniker ihren Anfall nicht etwa in der Stresssituation selbst bekommen. Im Gegenteil, meist pflegen sie diese besonderen Anforderungen hervorragend zu bewältigen. Dafür tritt der Schmerzanfall dann in der anschließenden Erschöpfungsphase auf. Die Forscher vermuten, dass alle diese unterschiedlichen Auslöser letztlich im Körper das Gleiche bewirken, dass die verschiedenen Schlüssel also in das gleiche Schloss passen und damit den Motor des Anfalles starten. Bei einem Leiden, dessen Ursachen man noch nicht genau kennt, lässt sich leider auch nicht erwarten, dass es eine hundertprozentig zuverlässige Therapie gibt. Kein Arzt kann dem Migräniker eine völlige Heilung versprechen. Wohl aber kann er ihm eine im Einzelfall sogar manchmal sehr wesentliche Besserung in Aussicht stellen. Dazu gehört von beiden Seiten, vom Arzt und vom Patienten her, Geduld. Zunächst einmal kann es sehr wesentlich sein, die Lebensgewohnheiten umzustellen. Und dazu muss der Migräniker naturgemäß das Seinige beitragen. Der Arzt kann ihn in dieser Hinsicht nur beraten. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Migräneanfall selbst in den Griff bekommen kann. Hier haben sich verschiedene Medikamente bewährt, in Form von Tabletten oder Kapseln oder auch als Zäpfchen. Und in besonderen Notfällen wird der Arzt eine Spritze verabfolgen. Solche Medikamente, mit denen man nun den Migräneanfall bekämpfen kann, eignen sich aber nicht für eine dauernde und regelmäßige Einnahme, weil sie sonst nämlich im Körper schädliche Wirkungen entfalten könnten. Deswegen sind die Bekämpfung des Anfalles einerseits und die langfristige Beeinflussung und Besserung des Leidens andererseits zwei verschiedene Hüte. Besteht eine starke Migräneneigung, so begnügen wir uns natürlich nicht mit der Bekämpfung jedes einzelnen Anfalles, sondern wir versuchen auch langfristig eine Umstimmung im Körper herbeizuführen und damit die Anfälligkeit zu verringern. Hierfür gibt es verschiedene Wege. Man kann auch wieder Medikamente einsetzen, aber auch andere Verfahren sind erfolgversprechend, zum Beispiel solche, die auf eine Entspannung der Psyche oder auf eine Entspannung des sogenannten unwillkürlichen, des vegetativen Nervensystems abzielen. Zwei andere Hinweise sind in diesem Zusammenhang wichtig. Der Patient sollte nicht einfach zur Selbsthilfe greifen und immer nur schmerzstillende Mittel schlucken, weil er damit die Situation eher verschlimmert und die Kopfschmerzneigung noch zunehmen kann. Und er sollte ebenso wenig zur Resignation neigen. Schon heute sind, wie unsere Therapiestudien zeigen, die Aussichten einer Langzeitbehandlung recht gut. Auch wenn es vielleicht erst der zweite oder der dritte Anlauf ist, der den gewünschten Fortschritt bringt. Und noch ein Trost bleibt dem Migräniker gegenüber der oft ungerecht spöttelnden Umwelt. Er gehört jedenfalls nicht zu jenen dickfälligen Typen, die sich im Leben durch nichts, aber auch durch gar nichts erschüttern lassen. Ist Migräne eine Modekrankheit? Ein Bericht über die Kopfschmerzforschung an der Universität Kiel. Sie hörten Professor Dr. Dieter Seuker. Am nächsten Dienstag hören Sie in unserer Reihe aus Forschung und Lehre Professor Dr. Werner Schubert. Gleiches Recht in Nord und Süd. Als